So, hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Geht der Bruder? Also, wer denn da? Geht der Bruder in Indien? Oh, bist du das Halit? Ja, ich bin das Halit. Ich hab über das Satellit angerufen. Wo hast du angerufen? Ja, wir haben eine neue Satellitenschüssel. Neue Satellitenschüssel? Ja, hat mir Ransit angebaut mit seiner Muku. Oh, das ist aber schön. Das ist sehr schön. Ja, und du rufst ja aus Indien an, Bruder. Genau, in Indien. Du, was machst du denn in Indien? In Indien, ich habe gerade heilige Frau gekauft für 30 Goldstücke. 30 Goldstücke? Aber teuer. Ich werd dir verrückt, Bruder. Die haben dir voll über den Tisch gezogen. Oh Mann, scheiße, Mann. Hätte ich bei dir billiger gekriegt, du Bruder, oder? Hör mal du. Pass mal auf, ja? Du kannst doch nicht 30 Goldstücke. Hast du denn unsere Schwester noch bei uns behalten? Oder? Ja, hab ich. Okay, weil die brauchen wir nicht mal für die zwei Schafe, ja? Ja, genau, weil wir müssen noch, weißt du, die heilige Kuh, die auf der Straße steht, die ist voll wertvoll, die müssen wir noch zum Tauschgeschäft holen. Ich bin verrückt, ehrlich? Ja, Mann. Oh Mann, wenn ich hier in Deutschland bin, ich verpasse alles. Du verpasst alles, das ist nicht gut, Mann. In Indien ist voll korrekt, Mann. Ist da Party heute? Ja, weil die Party, weißt du, ich geh auf die Straße in dem Kuhmach essen, weißt du, das ist voll... Ah. Aber Kuh darf, aber bei uns Kuh darf man nicht essen, ne? Muss du sagen. Ja, ich klau immer. Also, aber, und darf man heute heilige Kuhmilch trinken? Heilige Kuhmilch? Ja. Ich weiß nicht, ob man die heilige Kuhmilch trinken kann, aber ich gehe mal morgens, wenn ich aufgestanden bin, weißt du, dann gehe ich raus und dann setze ich mich unter den Euter und dann zapfe ich mir selber Kuhmilch. Oh, da geht mein Herz aber kaputt. Und ich sage, warte auf, habt ihr auch vorgestern den Kuhtag geheiligt? Den Kuhtag? Ja. Natürlich, ich hab mich in einen Computer gesetzt, bin in den Chat gegangen und dann hab ich in Kuhnet den Kuhtag geheiligt. Also? Kennst du nicht den Kuhnet? Kuhnet, also Kuhnet. Ja, natürlich, das ist der heiligste, das ist ja wie Mekka für Moslems, gell? Ja, und dann, das Beste war noch, ich bin auf so einen Stream gekommen, in Kuhnet. Kuhnet? Und der Music, das Jam. Und da hab ich dich gehört, Bruder. Oh, das ist aber schön, die Welt ist ja so klein. Ja, die Welt ist so klein. Und ich weiß. Okay. Das ist schön. Okay, Holmes. Okay. Hab dich lieb. I think it's the L2. Okay. What you did there today? What? What you did there today? No. What no? I asked you what you did today. No, what you do today? Did you fucking in the popo? In my popo? You can't in my popo fucking. Why? Scheiß drauf. That is not good. That is our of religion from us. You can't in my poor fucking. my poor must be Jungfrau. You know that is the motherfucking way to see all over the world. All over the world. I swear, all over the world. You are good talking about that. Yeah, my English is the best. I learned English in motherfucking good school, and I learned English in Germany. Yes, yes. But here can't you learn English very, very bad? Why? That is not good here. Here is too much. I was, you know, skin. In a school, you know, and I saw a teacher. He said, "Der Haus, and das Katze." And I say, "What is that?" Oh, look, we are brown people, you know, and here too much Nazis. I swear. Yes. Too Nazis, and I become every day of the fresse. I swear by God. I swear by God, you didn't talk to the fresse. That is no spaß, I swear, yeah, yes. Lieber Bruder, ich wünsche noch eine schöne Show und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen in Indien. Ich höre über Satellit, ne? Hatte Bakale, Bruder. Eingehackt. Und grüßt du Mama, ja? Mach ich. Und gib dir Kuschen, ja? Ja, geb ich. Oh, danke. Und gib du kleine Bruder Ahmed auch Kuschen, ja? Mach ich. Dankeschön, grüßt du heilige Kuh von Familie Singh, ne? Ja, tschüss. Tschüss.